Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Holger, mein Großer. Alles gut? Ja, doch. 1. April ist, wir machen keine Witze, weil Aprilscherze. Und ein gewisses Niveau wollen wir hier genau, auch halten. Ne? Genau, ein gewisses Niveau. Aber 1. April heißt, alle, die mit 50 Kubik, wie, was ist das, Kleinkraftrad, Leichtkraftrad, ich hab's nie, also alle, die so 50er Mopeds fahren. Also diese Versicherungskennzeichenklasse. Genau, ne? Alle, die jetzt die so 50er Mopeds fahren, ich würde mal sagen, 30% aller, die das tun, haben seit einem Monat keinen Versicherungsschutz mehr, weil am 1. März muss der erneuert werden, oder? Das war genau, ich da wechselt das die Farbe. Aktuell muss die hellblau sein. Für 2021, 22 dann. Genau, gilt immer bis Ende Februar. Du fährst doch 50er. Ich habe auch so ein Ding, genau. Und die steht, wie den ganzen Winter über, mit dem alten Kennzeichen natürlich immer noch. Natürlich. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich das nicht gewusst habe, beziehungsweise. Nein, nee, du, also. Ja, oder möglicherweise gar nichts getan habe. Ja, ich habe es noch nicht gekriegt. Die Versicherungsprämie ist bezahlt. Und das Kennzeichen ist noch nicht angekommen. Ach, das ist ja heute auch alles anders. Also, als ich das letzte Mal so ein Kennzeichen gebraucht habe, da ist man dann noch auf dem Dorf zum, weiß ich nicht was, Versicherungsmakler gegangen, hat gesagt, ich mache ein Mofa-Kennzeichen. Der sitzt bei der Post, der Versicherungsmakler auf dem Dorf, oder? Ja. Nee, das war so richtig. Da gab es dann irgendwie so Allianz oder was, weißt du, so diese Büros. Gab ja so, früher von diesen, ne? Ja, diese Versicherungsagenturen. Agenturen, genau. Und da ist man halt hingegangen, hat dem irgendwie 50 Mark gegeben oder was es damals gekostet hat. Und dann hat er direkt so ein Ding rausgezogen und einem mitgegeben. Ja. Schön, das muss geht immer noch, geht auch immer noch. Man kann ja bei meiner Tochter unten im Haus ist auch so eine Bude. Ja. Na gut, jedenfalls kann ich dann erst wieder richtig fahren mit dem Ding, wenn das hellblaue Kennzeichen angeschraubt ist. Und letzten Endes sind ja diese kleinen motorbetriebenen Zweiräder, muss man ja so sagen, gibt ja Fahrrad mit Hilfsmotor hießen. Ah nee, die anderen, die dürfen ja ein bisschen schneller jetzt, die modernen. Ah, das hat sich ein paar Mal verändert. Also als ich anfing, war Mofa, Motor, Fahrrad, auch mit Versicherungskennzeichen, durfte 25 fahren. Genau. Ja, und war führerscheinfrei. Heute, stimmt, die waren mal führerscheinfrei. Ja, heute ist das natürlich nicht mehr so. Was bist du für ein Jahrgang? Ich? Letztes Jahr 1000. Ja, nee, ist schon klar. Aber also ich bin Jahrgang 69. Ich bin 10 Jahre älter. Ach, ja. Okay, nee, dann ist, weil zu meiner Zeit brauchte man noch schon eine Mofa-Prüfbescheinigung. Mhm. Die brauchte ich eben nicht. Ja. Und jetzt ist es so, man kann immer noch Führerschein frei fahren mit einem, Mofa-Fahrrad mit Hilfsmotor, was maximal 20 fährt. Ja, aber da bin ich ja mit dem Fahrrad schneller. Naja. Sogar bergauf. Und da sind eben so ein paar Sachen, aber, die sind völlig wahnsinnig. Ja, wenn du überlegst, ein Pedelec. Ja. Also nicht so ein meinst du ein S-Pedelec, wo du 45 mit. Nein, ich rede von einem Pedelec, was man auch führerscheinfrei fahren kann. Da hört ja die Unterstützung durch den Elektromotor erst bei 25 plus auf. Ja. Also damit darfst du 25 führerscheinfrei fahren. Du musst allerdings eben immer da die Sensoren bedienen die ganze Zeit. Und wo liegt da der Unterschied? Ja? Also so ein Motorfahrrad oder Mofa hat ja auch Pedalen. Ja, man könnte theoretisch ja damit auch treten, würde ich keinem empfehlen, da kriegt man Krämpfe. Ja, aber alles schon mal gemacht, wenn nicht Karre leer gefahren hat. Wieso man die Grenze da auf 20 abgesenkt hat. Nicht? Genauso wie auch bei den Rollern. Die nur 45 fahren. Da habe ich ja eine Verschwörungstheorie dazu. Damit überhaupt noch Autos an Innenstadtbewohner verkauft werden. Eine Begründung dafür habe ich noch nie gehört. Ja, aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Stell dir mal vor, die dürften alle 60 fahren. Da hättest du doch sofort den Autoabsatz in den Innenstädten, der würde doch zusammenbrechen, oder nicht? Wie die Schwalbe. Ja. Die alte, Zweitaktschwalbe, die darf laut Einigungsvertrag ja schneller fahren als alle anderen. Aber die ist nicht explizit im Einigungsvertrag drauf. Die ist, also die. Da steht aber nicht die Simson-Schwalbe. Nein, nicht die Simson-Schwalbe, aber die, weiß ich nicht, die IFA-Produkte. Ja? Ja, also es gab da so eine Übergangsphase. Und weil wahrscheinlich dachten alle 1989, die fahren jetzt noch ein halbes Jahr, dann fällt der auseinander. Ja, nix da. Die ist so populär und so bewährt natürlich auch wie eh und je. Ja? Und die Schwalbe ist ja, also die klassische Zweitaktschwalbe ist ja, also Qualität hoch 6. Also was da aus DDR-Produktion auf die Beine gestellt wurde. Ja. Es musste halten, es musste reparierbar sein. DDR halt, ne? DDR war halt keine Wirtschaft. Ja, war halt eine Reparaturgesellschaft. Ja, genau. Da könnte sich heute mancher eine Scheibe von abschneiden. Ne? Also die Frage der Reparierbarkeit. Ja, bloß wenn ich die jetzt aufmache, die Baustelle, Holger. Aber kriegen wir da nicht gerade, haben wir da nicht gerade? Ja, genau. Februar, Ende Februar oder so, gab es doch irgendein neues Gesetz, ja, von der EU, irgendwelche, ja, genau, Auflagen, das reparierbar sein muss. Aber es galt, glaube ich, erstmal nur für Waschmaschinen und so Zeug. Genau, die müssen also 10 Jahre Ersatzteile, ja, vorhalten. Ja, genau. Und so, ja, im Einzelnen habe ich es nicht gelesen. Hoffentlich ist es nicht wieder so eine freiwillige Selbstverpflichtung. Ja. Also nichts dann in dem. Ja, Also jedenfalls, die Schwalbe darf schneller fahren als 45. Die E-Schwalbe, die ist ja auch seit einiger Zeit gibt. Ganz, ganz grauenhaftes Fahrzeug. Da bin ich nicht deiner Meinung. Das ich bin so voll Hass. Ja. Ach. Also es ist qualitativ super. Es ist fantastisch gebaut. Ja. Kommt aus Breslau, glaube ich. Da bauen die es zusammen, in Polen. Und hat zwei Nachteile. A, brutal abgeriegelt bei 45. Ja. Man merkt richtig, da ist noch richtig was drin. Ja, ja, aber genau. Es darf eben nicht schneller fahren und dummerweise durch den Elektroantrieb ist es viel besser regelbar als so ein Zerknalltreibling. Und der Akku ist nicht rausnehmbar. Ja, okay, das ist ja das ist eigentlich, ist das ein K.O.-Kriterium für alles, was du in der Innenstadt bewegen willst. Ja, genau. Ja. Ich mag die E-Schwalbe. Die E-Schwalbe mag ich überhaupt nicht. Also ich bin ja ein großer Freund von Elektromobilität. Ich würde ja nur noch elektrisch fahren, wenn ich könnte. Sprich, wenn ich eine Lademöglichkeit hätte, das ist ja eigentlich das. Aber naja, mit so einem Elektro-Zweirad geht's ja, nicht? Also naja, theoretisch ziehst du den Akku raus. Theoretisch, ja, ich habe ja kannst sogar drei Akkus haben, wenn du willst. Nimmst du nur einen mit? Ja, ich habe ja ein Pedelec, also ein E-Bike, ein kleines, also bis 25. Das wiegt allerdings auch nur 14,9 Kilo und das trage ich mit hoch in den dritten Stock. Oh. Da kann ich den Akku nicht rausnehmen. Dafür sieht's geil aus. Also das ist halt so ein Kompromiss. Also jedenfalls, jedenfalls die Schwalbe. Ich finde die Schwalbe. Die E-Schwalbe, die ist mir zu behäbig. Die hat eine Fahrdynamik wie so ein großes Motorrad und so ein Handling wie ein großes Motorrad, aber keinen Antrieb wie ein großes Motorrad. Ja. Ich finde das sehr unangenehm. Und die Geräuschkulisse bei der Schwalbe, die hört sich an wie ein Staubsauger. Naja, gut. Das durch dieses Plastik und Vibrationen und so wird das wahrscheinlich kommen. Aber die ist. Darf alles. Kann ich überhaupt, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich fand diese koreanischen, wie heißen die? Gogoro. Von dem anderen Verleiher, der dann pleite gegangen ist. Das ist ja so im Roller-Look, nicht? Vespa-Look. Ja, genau. Ja. Im Vespa-Look, aber die waren sehr, sehr klein und vor allen Dingen sehr, sehr kurz und kompakt. Und da hast du, wenn du damit gefahren bist, hast du immer so ein Hui! Ja, aber die Dinger gibt's ja komischerweise am freien Markt nicht zu kaufen, aus irgendeinem Grund. Und die haben sogar ein Akkutauschkonzept. Ja. Ne? Also da, wo die herkommen, irgendwie Korea, Taiwan, irgendwas. Es ist also noch eine ganze Menge. Da gibt's Stationen, da kannst du hinfahren, kannst die alten Akkus rausnehmen, in die Station tun, neue reinstecken. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Nicht? Und, aber die große Masse der motorisierten Zweiräder mit der Versicherungskennzeichen-Zulassung sind ja Verbrenner. Ja. Nach wie vor. Einige sogar noch Zweitakter. Ja, die sind dann, schon, oder? Die sind dann möglicherweise sogar so alt, dass sie 50 fahren dürfen. Gibt's ja auch noch. Ja, hatte ich sogar mal sowas. Ja. Ja. Und seit einiger Zeit gibt's aber faktisch keine Zweitakter mehr neu, sondern sind alles Viertakter aus Umweltschutzgründen, sogar mit Cut. Ja. Ja. So, und die Dinger sind gut oder besser. Da gibt's natürlich welche, also die großen Marken, ja, Kymco und Vespa. Ist Kymco eine große Marke? Verhältnismäßig ja. Echt? Ich dachte, das wäre so eine Baumarkt-Rolle. Naja, wo die vertrieben werden, spielt ja jetzt erstmal nicht die große Rolle, aber da spielt immer die Rolle, gibt's Ersatzteile, kann man sich über irgendeinen Importeur Ersatzteile kaufen. Stimmt. Das ist bei Vespa kein Problem, große Marke. Aber ja gut, aber Vespa kostet auch Dreifache. Ne? Kostet auch das Dreifache, nicht? Aber qualitativ sind die natürlich auch schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja, klar, das ist echt, diese Kymco-Roller, die sind ja aus Plastik, die Vespas sind aus Blech. Naja, nicht richtig, die haben eine Plastikschale, nicht? Aber die basieren ja auf einem Yamaha-Produkt aus den, weiß ich nicht, frühen 80ern. Okay. Ja, das war, ich habe den Modellnamen jetzt vergessen und den hat ganz Asien nachgebaut. Also letzten Endes basieren die ganzen Roller, die man jetzt hat, also alle die so 49 Kubik haben, basieren alle auf diesem einen Yamaha-Roller. Ja. Ach geil, muss ich mal raussuchen. Da müssen wir mal gucken. Schreiben wir in die Shownotes, damit jeder mal klicken und gucken kann. Also das finde ich ja interessant nochmal. Nicht? Und die sind, gehen von diesem einen Modell aus, aber die haben sich natürlich nun über die Jahrzehnte so ein bisschen weiter wegentwickelt. Also man kann nicht etwa, und da kommen wir zum nächsten Thema, jetzt die eine CDI-Box, also die Zündmanagement-Box da von dem einen in den anderen einbauen. So geht's leider nicht. Schade, wäre schön. Denn wenn man so ein Baumarkt echtes modulares System. Ja. Wenn man so einen Baumarktroller hat, weil er eben billig ist oder weil er eben zugelaufen ist, so wie mir, dann wird's mit den Ersatzteilen kritisch. Das ist aber auch so, das sind doch auch ganz klassisch die Fahrzeuge, die einem zulaufen, ja, oder? Sag mal, ich habe hier seit 3 Jahren das Ding in der Garage stehen, ja, und brauchst, willst du das haben? Ja, komm, gib was. Ja, ja. Komm, lade dich zum Pizzaessen ein. Ja, genau, sowas. Ja. Weil noch Sprit im Tank war. Ja. Genau, und also ich habe so eine Kiste, die ist, wie war das nochmal? Das war irgendwie aus so einem Todesfall heraus. Ja, da war ein Freund von mir, der hat da so Nachlasspflege gemacht und der Verstorbene, der war dement und hat so in seinem letzten halben Jahr, immer wenn er nicht mehr, wenn er vergessen hatte, wo sein Motorroller war, hat er sich einen neuen gekauft. Ja, und da ging's dement, dann. Dement, aber wohlhabend. Naja, also solvent, sagen wir mal. Okay. Jedenfalls war dann bei der Auflösung seiner Habseligkeiten tauchten immer wieder irgendwelche Rollerpapiere auf und kein Mensch wusste, wo die stehen. Also der Verstorbene schon gar nicht, der war ja auch dement. Ja, also es muss irgendwo noch ein Roller sein. Nicht? Und dann irgendwann lief eben das Versicherungskennzeichen ab und dann meldete sich die Behörde. Ah. Ja, und dann gab es ein Ticket und die lief natürlich nicht mehr zu dem Verstorbenen, sondern zu seinem Nachlasspfleger. Und dann stellte sich heraus, da muss irgendwo in der, weiß ich nicht, Deidesheimer Straße, da muss irgendwo ein Roller stehen. Jungs, guckt doch mal, ob man ihn holen könnt. Und am Ende hatten wir dann 3 Stück auf dem Pickup hinten drauf und einer davon fährt. Nicht? Und der hatte erst, als wir ihn abholten, 7 Kilometer auf dem Tacho. Er ist aber früh vergesslich gewesen. Es ging sehr schnell mit dem Vergessen. Ne? Ja, die Kiste ist... Und das ist jetzt so ein, aber das ist so ein Plasterroller, also mit Verkleidung so diese. Ja, der hat die Marke Keyway. Keyway Easy. Echt? Ja. Und ich hab Klappstühle von einer Firma, die heißt Keyway, glaube ich. Das ist vielleicht ein großer koreanischer Konzern. Ein Multi, ja. Klappstuhl-Multi. Der macht Heizungsrohre, geil. Klappstühle und Motorroller. Ich hatte ja auch immer mal vorgehabt, seit Jahren gehe ich mit dieser Idee schwanger. Eine Mofa-Gang zu machen, so auf meine alten Tage, weißt du? Die Sandkastenrocker. So, genau. Weißt du, so dann, aber auch so wirklich so die Klassiker, ne? So eine Mobilette. Was Mobilette denn? Ist doch eine Ikone. Ja, ich sag ja Klassiker. Ja. Eine Mobilette, eine Flori, ne? So diese eine Dinger. Flori? Ja, hatte ich selber früher. Ich bin eine Kreidler-Flori? Eine Kreidler-Flori. Mit Handschaltung? Eben nicht. Ich hatte eine sehr seltene Flori. Du hast einen RS-Motor eingebaut. Die hieß MF 2, glaube ich, oder so. Und das war eine Zweigang-Halbautomatik-Flori. Das war eine Zweigang-Flori mit einer Fliehkraftkupplung. Ja. Ab einer bestimmten Drehzahl hat die dann in den zweiten Gang geschaltet. Was irgendwie super komfortabel war, außer wenn du berghoch gefahren bist, also ordentliche Steigungen gefahren bist, dann hast du immer so auf so einer Zwischendrehzahl gehangen mit dem Ding. Und bist dann immer so, ich sag mal, 10 Sekunden im ersten, 10 Sekunden im zweiten, 10 Sekunden im ersten, 10 Sekunden im zweiten, Berg hochgefahren. Die Kiste war ja nun auch wirklich zerdrosselt, ja. Die musste eben auch diese Grenze einhalten. Ey, du hast ja nur mal diesen Einsatz aus dem Luftfilter rausgenommen, ist das Ding sofort 15 km schneller gefahren. Naja, und das war das Motorgehäuse der RS Elektronik, nicht? Also die Motorgehäuse aller Kreidler waren ja gleich. Ach, darum war das so simpel. Ja, du musstest einfach nur die Zylinder umstellen. Weil ich weiß noch, die Flori, Armin hieß er, der hatte eine Dreigang-Flori und es gab damals, ich bin ja in der Nähe von Köln groß geworden, und damals gab es in Holland, in Herlen, einen Laden, der hieß Cycle Shop. Mhm. Und im Cycle Shop in Herlen hast du sämtliche Tuning-Teile für alles gekriegt, was es überhaupt nur so gab. Mhm. Und da haben wir halt einmal die Dreigang-Flori haben wir aufgerüstet und haben dieses Ding so tot frisiert, die ist 95 gefahren und hat dann aber so nach 3-4 Kilometern sind überall die Schrauben rausgefallen, weil die so vibrieren. Und ich weiß noch, dann hat einer aus der Clique hat eine Honda Camino, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Na klar. Das war ja die mit der hat ja auch so eine stufenlose Automatik. Ja, diese Variomatik. Genau, und da konntest du auch im Cycle Shop irgendwelche anderen Scheiben kaufen, die man da hinten dran macht. Ja, die Fliegewichte, nicht? Da sind ja so 2 Scheiben, die ihren Abstand verändern und der Riemen, der da läuft, und je nachdem, wie der Abstand ist, desto ist der Wirkdurchmesser groß oder klein. Wie beim DAF. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Und dessen Camino, die ist dann auch irgendwie, ist fast 100 gelaufen, aber die ersten 100 Meter musstest du das Ding schieben, weil der überhaupt gar nichts mehr gezogen hat, ja. Ja, aber solche Fahrzeuge, weißt du, so eine Mobilette, eine Kreidler, dann die Herkulessen, all die ein. Aber du kannst die überhaupt nicht mehr bezahlen heutzutage. Ja, heute nicht mehr, weil die ganzen alten Säcke wollen natürlich ihre, Traumfahrzeuge ihrer Jugend haben, ne? Und meine, nach wie vor, man muss es wahrscheinlich doch mal erwähnen, das ist ja leider illegal, nicht? Diese ganze Frisiererei. Ja, natürlich ist das illegal. Ja, aber auch da gibt's natürlich Mittel und Wege, um sich der Kontrolle zu entziehen. Was halt sehr lustig war dann halt, also ich war halt ne, in diesem Alter, Mofa-Fahr-Alter, war ich so, ich bin halt Jahrgang 69, das heißt so Mitte der 80er ungefähr. Und Mitte der 80er wussten die Polizisten noch nicht, womit sie es zu tun haben. Und meine Generation dann, also auch so die Schulfreunde von mir, die dann Polizisten geworden sind und sowas, die wissen halt alle, womit sie es zu tun ja, haben. Jetzt, die heute, ja. Sehr, sehr lustig, weil du kommst halt nicht mehr an denen vorbei. Ja, aber da gibt's natürlich dann auch wunderbare, bei YouTube, wunderbare Videos, ja, da hat einer mitgedreht, so eine Polizeikontrolle ja. mit Motorrollern und dann macht auch einer von den Beamten eine Probefahrt oder will eine Probefahrt machen und dreht mal kurz am Gas und verschwindet hinter der Hecke, weil das Ding ein Wheelie macht. Genau. Also die Dinger sind teilweise hochingeniös verbessert. Ne? Ja, ja. Also ich hatte, illegal, ist vielleicht halt, illegal. Ich habe halt eine 280, also eine 300er Vespa mit 22 PS und mich hat das letztes oder vorletztes Jahr, irgendwo hier in Berlin war ich unterwegs und eine Holzmarktstraße, also lange Geraden irgendwie so runter. Und die ganze Zeit hat mich ein 50er-Roller verblasen. Die ganze Zeit. Und ich hab dann irgendwann auch gesagt, sag mal, was fährst du denn? Na ja, ich hab so ein bisschen hier so ein bisschen gespielt und gemacht. Ja, und so, genau. Ja, keine Ahnung. Mal Jutta ist 11 Körnchen mit im genau, Park. Ne? Unglaublich. Ja. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, kann man die Dinger so frisieren, dass man mit einem Knopfdruck das Ding polizeisicher macht. Na klar. Ja, klar. Ja. Na sicher, da gibt's so eine Dinger, die sind mit so einem kleinen Transponder. Ja. Damit schaltet man dann quasi die zweite Stufe der CDI frei. Ja. Ja, also jetzt krass. Mal leicht vereinfacht dargestellt. Ja. Und immer, wenn die Zündung ausmachst, dann fällt die wieder zurück. Na ja. Ja, und wenn jetzt eben, wenn du in eine Kontrolle kommst, dann machst du die ja aus? Es wäre ja wirklich mal interessant, auch zu ja. sehen, wie viele von diesen Dingern. Aber auch, Holger, wenn wir schon darüber sprechen, ja, ja, weiß selbstverständlich, weiß jetzt so eine Kontrollbehörde, weiß es auch, und ja, wenn stimmt. die dann ihre Mitarbeiter eben entsprechend schult, dann kriegen die es schon hin. Nicht? Also ich würde es merken. Ja. Ja. Und außerdem. Das ist halt auch saugefährlich eigentlich, weil erstens sind die wahrscheinlich bremstechnisch gar nicht so ausgelegt, dass du mit dem Ding 70, 80 fahren kannst. Man könnte die natürlich anpassen, nicht? Ja, aber wer macht das? Keiner. Nicht, aber weil du gerade von gefährlich sprichst, es ist letzten Endes ist die gesetzliche Regelung, die ist wirklich gefährlich, nicht? Die Dinger fahren eben, wenn sie legal unterwegs sind, 45 oder 48, keine Ahnung. Und sind damit letzten Endes ein Verkehrshindernis. Das ist halt das Problem, ja. Und die Diskussion, also ich hab die teilweise sogar mal mit, hab dran teilgenommen an der Diskussion beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Da ist die Relevanz wird gar nicht erkannt, ja, merkwürdigerweise. Ja. Also völlig unverständlicherweise. Ja, ja, ja. Ja, es ist darum, sag ich ja, das ist darum meine Verschwörungstheorie, die Dinger sind so abgeregelt, damit das Auto überhaupt noch einen Vorteil hat. Weil der einzige Vorteil, den das Auto ja noch hat, ist, du sitzt im Trockenen. Ja gut, aber inzwischen ist der Vorteil so klein, also der Vorteil von so einem Zweirad ist eben, du kannst überall die Kiste stehen ja, lassen. Eben, ja. Kommst an, steigst ab, fertig. Und der Vorteil, der wird ständig größer. Und wenn dann das Regelwerk noch entsprechend angepasst wird und ja. nicht etwa so wie in Berlin, da war ja jetzt im letzten Jahr kurz mal die Überlegung, alle motorisierten Zweiräder vom Bürgersteig zu verbannen, weil der Bürgersteig muss dem Fußgänger zur Verfügung stehen. Und dazu muss man sagen, das ist nicht überall so. Also wer uns nicht in Berlin hat, in Berlin darf man sein Motorrad auf dem Bürgersteig parken, solange es nicht im Weg steht. Darf man nicht. Die Straßenverkehrsordnung gibt es nicht her. Motorisierte Kraftfahrzeuge müssen am Fahrbahnrand abgestellt. Das heißt, sie dulden es hier nur. Es wird hier nur geduldet, okay. Vernünftigerweise. Ja. Ja. Denn wenn man jetzt einen breiten Gehweg hat, es gibt auch sehr, sehr schmale Gehwege, ja. da sollte man wirklich mit Augenmaß vorgehen. Aber was steht sonst? In Berlin steht, also zum Beispiel an Baustellen, da wird öffentlicher Raum belegt. Ohne Ende, ja. Ja, und wenn jetzt noch ein kleiner Motorroller daneben steht, dürfte das keine Rolle spielen. Aber es war tatsächlich die Rede davon, dass das jetzt sanktioniert werden soll. Da bin ich ja mal gespannt, weil ich stehe immer auf dem Bürgersteig. Und zwar genau naja, aber, da, wo eigentlich nie jemand lang geht. Du müsstest also, ne? dann eben am Fahrbahnrand stehen mit deinem Motorroller, ne? Und dann kann da kein Auto mehr stehen. Ja, beziehungsweise kann man den Motorroller querstellen, sodass dann da doch noch Autos hin können. Naja, gut. Also bei deinem Motorroller weiß ich nicht so, aber es gibt bestimmt Liebhaber-Motorräder, die werden wirklich Taschentuch gepflegt. Und wenn dann einer beim Ausparken mal eben die Fußraster ankratzt oder das Endrohr verdellt, dann. Ah, sowas stellst du doch auch nicht mehr auf die Straße, oder? Also ich würde ja sogar so eine Mobilette aus den 70ern, die oder aus den 80ern, sowas würde ich nicht mehr auf der Straße parken. Weil dann am nächsten Morgen stehen zwei da. Ja, genau, das wird ja weggeklaut. Du hast mal erzählt gehabt in der ersten Folge, dass du überhaupt zum Autopapst geworden bist, weil du mit dem Mofa damals das Schrauben naja, da was war das? Was war das für ein? Na, das war damals eine alte Moto Guzzi Trotta. Ja, Starrrahmen, also die hatte nicht mal eine Heckfederung, sondern nur eine Telegabel, glaube ich, die hatte 25 Millimeter Federweg. Damit Vespa Ciao, die hatte das auch, die hat auch ja. keine Naja, aus der Generation stammt die auch. Okay. Nicht? Das war eben die italienische, 50 Kubik, Zweigangschaltung, so ähnlich wie deine Kreidler Flori, auch mit einer musste man hier so am Lenker drehen, erster, zweiter. Ach so. Und eine Fliehkraftkupplung. Ja. Die Fliehkraftkupplung ist mir dann nach den ersten Frisierversuchen eben auseinandergeflogen und hat das Motorgehäuse durchschlagen und woraufhin sich das Getriebeöl ruckartig über meine Wade ergoss. Also die war, als ich sie kaufte, war die schon am Ende die Kiste, aber als 15-Jähriger, wieso, läuft doch. Ne? Ja, damals war man auch noch nicht so auf Design erpicht. Das ist ja auch so, wenn ich dann mal so auf eBay rumgucke, die alten Mofas, weil ich denke, vielleicht doch mal so eins ankaufen. Aber du, ich weiß noch, so vor ungefähr 10 Jahren oder sowas, da hast du die Dinger für 100, 150 Euro hinterhergeworfen gekriegt. Heute zahlst du 600, 700 dafür. Mal wenn das reicht. Ja, ne? Und also die beliebten Dinger. Jedes Mal, wenn ich gucke, denke ich, mein Gott, wie sehen die Dinger eigentlich? Die sind ja auch, da ist ja überhaupt kein Design dran. Das ist ja tatsächlich nur, ja, komm hier, 50 Kubik Motor, Tank. Ja. Hängen die da irgendwie runter? Genau. Ja. Bei der Moto Guzzi hängt ja an so einem Gummiband. Ja, das war so ein kleines, da passten, glaube ich, 1,5 Liter rein. So ein Gummiband irgendwie da eingehängt. Auf der anderen Seite, denk mal an die Velo Solex. Ne? Hatte ich ja mal. Ja. Ich hatte mal eine Solex und habe die dann irgendwann verkauft und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe, weil sowas lässt man ja eigentlich stehen. Ja, die Dinger, die da kriegst du unter 1.000 gar nichts mehr. Nee, ne? Aber für 1.000 kriegst du sogar neun. Es gibt jetzt so Nachbauten davon. Aus Ungarn. Was sind Ungarn? Ich weiß gar nicht, woher die kommen, aber Ungarn, ja. Ah, das wär's nochmal, ein Solex-Club. Und das Schöne an der Solex ist, ich weiß gar nicht, ob man das darf oder nicht, die kannst du halt ohne Helm fahren, weil alle Polizei findet das Ding so schnucklig, dass sie sagen, aber also eigentlich auch wieder nicht. Darfst du auch nicht eigentlich. Nee, dürfen nicht, aber du kannst es halt. Das finde ich eigentlich das Schöne daran. Das war einfach irgendwie, das es gibt so Fahrzeuge, da hat die Staatsmacht hat dafür mehr Sympathie als für die anderen Fahrzeuge. Ja, das stimmt natürlich nicht. Also da ist hier die Porno-Lunen-Karre mit 24 Zoll Felgen und Gummiauflage. Goldfoliert. Ja, genau. Die vielleicht eher nicht. Aber um es nochmal zusammenzufassen, eigentlich ist natürlich gerade im Metropolenbereich das motorisierte Kleinzweirad. Ja. Ein Teil der Lösung. Ja, ne? Ja, absolut. Ja, weil der öffentliche Verkehrsraum damit eben wenig belastet wird, kommt es überall gut hin. Ob es nun ein Zweitakter sein muss, darüber kann man sich streiten, aber das hört ja auf irgendwann. Ja. Was ich da ja super interessant fand, war dieses BMW C1, das war ja so ein 125er Roller. Kam genau wie der Smart zu früh. Ja. Ja, nur Smart hat halt genug Durchhaltevermögen gehabt oder hat lang genug durchgehalten. Das war ja nie ein Erfolg, nicht? Der Smart, die sind ja. Verdienen die ja kein Geld mit? Nein, Mercedes hat es jetzt verkauft. Nicht? Wird zwar, glaube ich, noch vertrieben über Mercedes, aber gebaut wird es jetzt in China. Ah ja. Also das, was jetzt in Zukunft Smart ist. Smart gibt es ja nur noch elektrisch. Ja. Und die letzte Generation, die war ja in Kooperation mit Renault, also Twingo. Mhm. Der zweitürige Twingo ist der Smart. Und der 4-4, der Smart 4-4. Stimmt, die Kooperation mit Renault hat dazu geführt, dass sie endlich mal ordentliche Getriebe hatten, ne? Ja. Genau, ja, das war es. Genau. Aber glaubst du, dass so eine BMW C1, also ein Roller mit Dach, das Ding müsste doch eigentlich jetzt eine Gelddruckmaschine sein? Naja, ne? BMW hat ja überlegt, sowas ähnliches, so ein Konzept wieder aufzunehmen. Und ich glaube, das machen die auch. Es kommt auch wieder. Also es wird dann so ein Großroller. Die C1 war ja auch ein Großroller. Ja. 125 und 175, glaube ich, gab das. Ah, okay, es gab zwei sogar. Okay. Ja, ja. Und auch, skurril. Der lief allerdings nicht mit Versicherungskennzeichen. Also nee, das war kein Moped. Außer man ist Motorradfahrer, dann nennt man es trotzdem Moped. Ja, Moped. Moped. Moped nennt man das. Genau, aber das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also man war einigermaßen witterungsgeschützt. Ja. Schön Scheibe mit Scheibenwischer. Aber irgendwie irgendwie nicht so richtig durch zu Ende entwickelt. Ja, jemanden mitnehmen war immer schwierig oder ging gar nicht. Ging gar nicht. Es war halt auch maximal uncool. Also es ist halt eins der uncoolsten Fahrzeuge überhaupt. Ja. Also ist dann halt immer so diese, ey, gibt's denn auf Krankenschein? Weißt du, was? Und die Versicherung zahlt doch die Kasse, oder? Genau. Aber sowas hätte ich auch nochmal. Und das dann in elektrisch und auf diesem 50-Kubik-Niveau könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Wir müssen mal recherchieren. Also ich glaube, BMW hat da noch was in der Pipeline in der Hinsicht. Ja. Da kommt noch. Also die sind natürlich, die können ja nicht nur diese super teuren großen Motorräder verkaufen. Machen sie ja auch nicht. Elektrisch gibt's immer noch, elektrisch gibt's mittlerweile auch einiges, aber die finde ich alle irgendwie. Was ist das eigentlich, wo wir es eben mit dem Mofa-Design der 80er Jahre hatten, wo es kein Design gab? alles, was irgendwie an Elektrofahrzeugen da auf dem Markt ist, sieht irgendwie scheiße aus. Ist dir das mal aufgefallen? Also so, weißt du, so ein klassisches Design wie in so Vespa oder Schwalbe. Mhm. Das ist so ein klassisches Design, da kann man sich mit anfreunden, das kann man auch lieben oder hassen. Aber so diese ganzen Elektroroller, die ich so sehe, das sieht alles irgendwie aus wie aus so einem schlechten Videospiel. Tja, du, woran das jetzt liegt? Erstmal ist es natürlich, liegt ja Schönheit immer im Auge des Betrachters. Naja, der Mann ist einfach zu ausgleichend. Ja, aber du, wahrscheinlich wie damals in den 70ern, als sie die Mofas zusammengehämmert haben, nicht? Da werden eben Zuliefererteile von irgendwoher gekauft. Also die Antriebe, die sind ja, die, da gibt's ja bloß, weiß ich nicht, es gibt 3 Batteriehersteller und 5 Antriebshersteller oder umgekehrt, also sehr begrenzt. Und die liegen dann vor und dann bauen sie die irgendwo rein. Idealerweise in Sachen, die noch irgendwo rumliegen. Ja, irgendein Rahmen oder. Ja. Nicht? Also wenn jetzt den besagten Rollerrahmen, der also immer noch auf sein Yamaha-Vorbild zurückgeht, wenn du den jetzt weiter benutzen willst für einen Elektroantrieb, dann wird der irgendwie angepasst und dann kommt da irgendwie noch eine Strebe rein und oh, jetzt passt die Verkleidung nicht mehr, okay, dann ja. Bauen wir da irgendwas anderes drüber. Stimmt, das gab auch früher, ne? Früher gab es auch nicht viele Motorhersteller, oder? Nee, jetzt eine ganze Weile lang. Also 50 Kubikmotoren in den. Oder die in diese 175er oder. Da gab es mal, nee, die 98er, da gab es mal so eine Klasse, 98 Kubik. Leichtkraft? Ja, warte mal. Doch, glaub. Kreidler Florett war das, ne? Nee, die waren Kleinkraftrad. Das war Kleinkraft. Aber die 98er war noch davor, die kam nach dem Krieg, die konnte man mit irgendeinem Führerschein. Trecker-Führerschein. Ja, keine Ahnung, oder waren Führerschein frei, glaube ich sogar. Ja. Ja, irgendwas sowas. Und da gab es dann, also Miele baute damals ja auch 2 Räder. Stimmt. Ja, ja. Und das waren immer Sachsmotoren. Fast ja, immer Sachsmotoren. Oder DKW natürlich. Und, Zündapp hatte ich mal. Auch ganz interessantes Ding. Sah aus wie ein Mofa. War aber eine 50er. Und durfte auch, also eine von den Alten, die 50 fahren durfte. Also so Hühnerschreck-Look. Nee, sah wirklich aus ganz normal wie so ein Spät-70er, früher 80er Mofa. Ganz normal unten der Motor, ja. Tank so schreck, Pedale. Sah halt aber aus wie ein Mofa, durfte 50 und ist entsprechend 60 gelaufen. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so oft rausgezogen worden. Das war wirklich immer, wenn ich irgendwo langgefahren bin, irgendwann vom Polizeiauto überholt worden, rausgewunken, so hier, komm, gib mal Papiere, Freundchen. So, das war auch ein sehr, ja, Zündapp. Sah die so aus wie die SR2? Die Simson? Simson SR2 ist dieses mit den kleinen Rädern rollerartige. Nee, die hat im Gegenteil, die hat richtig große Räder, also glaube sogar größer als die, oder genauso groß. Im Grunde sah die aus wie eine, weiß ich, wie ist denn Herkules? Ja, so eine Herkules. Ja, das ist ja, dann sah die so aus, ne? Ja. Völlig normal. Wahrscheinlich in Blau Metallic. Exakt in Blau Metallic. Siehst du? Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin regelmäßig fährt, werft uns doch was Geld in die Kasse. Das geht per PayPal oder Steady. Und wer uns auf Steady abonniert, ist auch bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei. Die Details gibt's auf omnibus.fm.